Meine Damen und Herren, wir wünschen Ihnen nun eine gute Nacht. Vergessen Sie bitte nicht, die Antonie zu beerdigen, die Antenne zu erden.